Interessante Mitteilungen darüber, wie der Jesuitenorden nach seiner Wiederherstellung die Missionen in Deutschland planmäßig wieder einführte, allerdings zunächst noch ohne spanische und italienische Reiter, die wahren Lehrmeister, um die Ketzer zu bekehren, macht Jesuit Mundweiler in einer Schrift über den als Volksmissionar in Deutschland sehr bekannt gewordenen Jesuiten von Waldburg-Zeil aus dem fürstlichen Hause Zeil. Siehe Georg von Waldburg-Zeil, Gesellschaft Jesu, Freiburg 1906, Seite 77 und folgende. Der von Rom vertriebene Ordensgeneral Johannes Rothahn berief im Jahre 1849 auf einer Reise von Trier nach Belgien begriffen die in Westfalen zerstreuten Jesuiten zu einer Besprechung nach Köln. Zugegen waren außer dem Ordensgeneral Rothahn und seiner Begleiter, dem Jesuiten Villefort, die Jesuiten Minou, Behrens, Davies, Josef von Klinkow-Ström, Stoppard und Burgstaller. Auch Graf Josef zu Stolberg-Stolberg, ein Sohn des Dichters Friedrich Leopold zu Stolberg-Stolberg und Gründer des Bonifatius-Vereins, der selbst früher Jesuit gewesen war, nahm an der Besprechung teil. Das Ergebnis war der Beschluss, die Volksmissionen in Deutschland wieder aufzunehmen. So kamen vom Generalpater Rothahn und Provinzialpater Minou gerufen folgende Jesuiten als Missionäre nach Deutschland: Ketterer aus England, Max von Klinkow-Ström aus Australien, Rof aus Belgien, Haslacher aus Frankreich, Anderledi und Pottgeiser aus Amerika. Auch die Niederlassungen der Jesuiten, die sogenannten Residenzen in Köln, Bonn, Koblenz, Mainz, Münster, Paderborn, Regensburg, Gorheim, welche Zentren des über Deutschland ausgebreiteten Missionsnetzes wurden, verdanken ihr Dasein der Kölner Konferenz vom Jahre 1849. Und trotz Ausweisung des Jesuitenordens aus Deutschland im Jahre 1873 geben die Jesuiten fort und fort bis heute in den verschiedensten Teilen des Reiches ungestört ihre Missionen und üben eine der wirkungsvollsten Ordenstätigkeiten aus. Exerzitien gab ich Gymnasiasten, Studenten, Herren, Frauen, jungen Damen, Nonnen in Privathäusern und Erziehungsanstalten. Ja, trotz meiner Jugend im Orden wurde ich auch schon für Exerzitien in Priesterseminaren bestimmt. Die dabei gewonnenen Einblicke in alle Verhältnisse des ultramontan katholischen Lebens, auch nach seiner politischen Seite hin, waren äußerst lehrreich. Doch entziehen sie sich ihres religiös-vertraulichen Charakters wegen der Wiedergabe. Eine Tatsache aus dem Bereiche der Exerzitien, allerdings nicht von mir gegebener, kann ich aber mitteilen, da sie schon vor Jahren die Öffentlichkeit beschäftigt hat. Sie zeigt, wie die ausschließlich religiösen Exerzitien auch politisch verwertet werden. Auch enthält sie ein Stimmungsbild echt jesuitischer Gesinnung. Der Reichstagsabgeordnete Senatspräsident Dr. Petri schrieb am 17. März 1895 an die Redaktion des Deutschen Merkur: Kurz vor der Klosterdebatte im preußischen Abgeordnetenhause erhielt ich von dem Oberamtsrichter F. Beck einen Brief, datiert Heidelberg, 4. Mai 1875, der im Original zu Diensten steht, welcher folgende Stelle enthält: Der Jesuit Roh hat 1851 in den Exerzitien zu St. Peter in Freiburg im Breisgau geäußert: Unser Endziel ist, die Hohenzollern zu stürzen. Behaltet das im Auge, und wenn ihr es verratet, wird es abgeleugnet werden. Die Klöster und kirchlichen Vereine werden diese Aufgabe zu lösen wissen. Dies teilte mir Pfarrer Napper als Ohrenzeuge auf Ehrenwort mit. Den einzigen Gegenbeweis gegen die in sich glaubwürdige und gut verbürgte Äußerung des Jesuiten Roh bildet eine Erklärung des bischöflichen Ordinariats in Freiburg, die aber zur Sache nichts enthält. In den Akten stände über die Äußerung nichts. Angesichts des § 15 der preußischen Verfassung und der Gesinnung Friedrich Wilhelms IV. Hätte zu einer Äußerung des bezeichneten Inhalts nicht der Schatten eines Anlasses vorgelegen. Einen Pfarrer Napper gäbe es nicht, wohl aber einen namens Nopper, welcher sich aber einmal gegen Volksmissionare wenig freundlich erwiesen habe, und deshalb könnte es nicht wohl einen anfechtbareren Gewährsmann des Oberamtsrichters Beck geben als ihn. Den Menschen, die sich in ihren religiösen Angelegenheiten an mich wandten, habe ich stets und überall mein Bestes zu geben versucht, so wenig das auch war. Auch als ich selbst nicht mehr katholisch glaubte, blieb ich bestrebt, anderen ihren Glauben zu erhalten. Solange ich den Charakter des Ordensmannes und Priesters äußerlich trug, musste ich denen, die sich im Vertrauen auf diesen Charakter an mich wandten, das sein, was ich schien und was sie in mir sahen. Das hielt ich für Pflicht. Nur zweimal in den allerletzten Zeiten meiner äußeren Zugehörigkeit zum Orden und zur Kirche habe ich anders gehandelt. Da ließ ich den Menschen in mir und nicht den Schultheologen und Jesuit zu Worte kommen, einer Kindesmörderin und einem Studenten gegenüber. Die Kindesmörderin, sie hatte ein uneheliches, viel zu früh geborenes, lebensunfähiges Kind gleich nach der Geburt aus Scham und Verzweiflung getötet. Die Tat lag Jahre zurück und war unbemerkt und ohne jede Folgen für andere geblieben, wollte, von ihrem Beichtvater dazu gedrängt, sich jetzt noch dem Gerichte stellen. Inzwischen war sie glücklich verheiratet und die Selbstanzeige hätte über ihre und ihres Mannes sehr geachtete Familie schwerstes Unglück und Leid heraufgeführt. Ich brachte sie zur Einsicht, dass die Tötung der lebensunfähigen Frühgeburt keine schwere Schuld gewesen sei und dass die von ihrem Beichtvater verlangte Selbstanzeige geradezu ein Verbrechen wäre. Dem Studenten nahm ich den Glauben an die Ewigkeit der Hölle, der ihn bis zur Verzweiflung quälte. Unten komme ich auf dies unmenschliche und widerreligiöse Dogma zurück.